da stürmt hin und sieht sich da zur alten Not. Hab ich die neue vernagelt, bin ich nun ganz. Wie helf ich mir jetzt? Wie halt ich ihn fest? Wie führ ich den Huyen zu Fafners Nest? Wie füg ich die Stücken des tückischen Stahls? Keines Ofens Glut glüht mir die echten. Keines Zwergenhammer zwingt mir die harten. Es Nibelungen eid, Not und Schweiß, nietet mir Not und nicht, schweißt mir das Schwert.